Laut der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News berief die Süddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes am 7. März vor der Botschaft der USA in Seoul eine Pressekonferenz zur Verurteilung der Atomkriegsübungen der USA und Südkoreas gegen den Norden ein. Auf der Pressekonferenz gab es die Reden. Danach wurde eine gemeinsame Erklärung der Süd-, der Nord- und der Auslanddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes verlesen.